1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4. 3 Stunden Musik. Und wenn ich so mal grob schaue, was ich heute mitgebracht habe, dann sind eine Reihe von Titeln versehen mit kosmischen Sounds. Wir haben auch eine kosmische Brücke heute in der Sendung, kosmische Titel sowieso, aber das soll es am Ende natürlich nicht in Gänze gewesen sein. Dazu verspreche ich mir persönlich sehr viel von dem neuen Titel eines britischen Produzenten, der, wenn ihr hier des Öfteren reinhört, sehr wohl bekannt sein dürfte und, wie ich hoffe, einen guten Namen hat. Dieser Titel heißt Fernweh und ich glaube, das ist das, was nicht wenige von uns in diesen Tagen umwehen dürfte. Fernweh eben, diesen Titel möchte ich dann selbstverständlich auch spielen. Ich fange aber unten an, also sehr down, und komme mal zurück auf eine Compilation, die ich schon vor längerer Zeit hier mehrfach gespielt habe. Da sind wir dann bei kosmischen Titeln. Cosmopolyphonic heißt diese Compilation und dieser Beitrag hier von MFP, das ist die Digital Love. Have to believe. Wir sind hier bei 1Live4, jetzt habe ich einige Titel in einer Linie gespielt und möchte ganz kurz sagen, was das im Einzelnen war. Zunächst ein Titel aus der Cosmo Polyphonic Compilation, die aus meiner Sicht so durchaus eine Art Standardwerk in Sachen kosmischer Downbeat-Musik darstellt. Danach habe ich dann eine Frau aus den USA gespielt, die im Übrigen mit einem anderen Beitrag auf der besagten Compilation auch vertreten ist. Sie heißt bürgerlich Jennifer Lee, nennt sich aber Toki Monster und veröffentlicht bald eine neue EP, die ich so überragend finde, dass ich sie spieltechnisch gesehen hier schon mal rein bzw. vorgezogen habe. Creature Dreams heißt diese EP mit einem famosen Downbeat-Track Bright Shadows, den ich da eben gespielt habe. Die Träume einer Kreatur. Ich gehe ganz stark davon aus, dass diese Amerikanerin Jennifer Lee sich nach einem Monster benannt hat, das mit Tokio, mit Japan doch sehr stark verknüpft ist, nämlich Godzilla. Ich habe vor einer ganzen Reihe von Jahren, als die Figur Godzilla 50 Jahre alt wurde, wie ich mich entsinne, hier an dieser Stelle mal eine komplette Sendung über dieses Urzeitmonster gemacht und hatte zu dem Anlass auch ein Interview geführt mit einem Mann, der sich mit dieser Figur Godzilla hier in Deutschland wohl auskennt wie kein zweiter. Der Filmemacher, auch als solcher, ist er bekannt geworden, Jörg Buttgereit. Und im Nachhinein fällt mir ein, dass wir zwar alle denkbaren Facetten von Godzilla besprochen haben, nicht aber sein, / ihr, Geschlecht. Für mich ist überhaupt nicht erwiesen, dass Godzilla männlich ist, möglicherweise auch weiblich. Da würde Toki Monster umso mehr Sinn machen. Wobei es ja durchaus auch eine weibliche Figur gibt, Biollante. Aber das würde jetzt, glaube ich, doch ein bisschen weit führen. Toki Monster. Dann habe ich einen Titel gespielt aus einer Compilation von neuseeländischen Beatmachern, die vor einiger Zeit auf Project Moon Circle erschienen ist. Ein Kollektiv, dessen Sitz in Berlin sich befindet. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, es lohnt sich, die Webseite von Project Moon Circle mal zu besuchen. Auch die der befreundeten Finest Ego Leute. New Zealand. Dann gerade verklungen das österreichische Duo Waldner Möstl, das bereits im letzten Jahr ein wunderschönes Album gemacht hat, das hier natürlich auch ganz gut passt. Structures heißt das. Und daraus habe ich den Titel Meanwhile gespielt mit der Sängerin Eva. Ich kann mich noch gut entsinnen, Ende des vergangenen Jahres waren wir aus dem Plan B-Team, jeder Einzelne, aufgerufen, so ein bisschen Stellung zu nehmen in wenigen Sätzen zur musikalischen Situation. Ich kann mich noch entsinnen, ich habe mir eine Fellmütze aufgesetzt und auf diese Fellmütze irgendwie einen Elch geklebt. Ich wollte so etwas wie ein kosmisches Wesen markieren und eine Lanze brechen für kosmische Musik. Und ich denke einfach 6-7 Monate später, so ganz falsch gelegen habe ich nicht, denn der Begriff des Kosmos geistert in immer höherer Schlagzahl durch die Musik, so hoch, dass ich persönlich damit rechne, dass man bald sogar schon bei Gesprächen, sagen wir beim Friseur oder in der Metzgerei, gar nicht umhinkommt, auch mal kosmische Themen anzuschneiden. Schneiden, ja, geschnitten oder am Stück, machen Sie es einfach kosmisch. Hier ist die kosmische Brücke. 1 Live 4, der innerhalb dieser kleinen Abend-Nachtshow innerhalb dieses Jahres vermutlich am meisten gespielte Titel. Irgendwie fällt er mir immer wieder in die Hand. Stammt von New Age, heißt Remember the Lights. Zur kosmischen Brücke gleich noch ein, zwei Sätze mehr. Wir müssen aber dringend mal ganz kurz auf die Straße schauen. Stauschau. Und das um kurz nach 11:30. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf. Zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Wuppertal Barmen Baustelle 5 Kilometer Stau. Und A52 Essen Richtung Düsseldorf. Zwischen Essen-Harzopf und Breitscheid Unfall 2 Kilometer. Eins live. Vier. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, bei der kosmischen Brücke New Age haben wir zusätzlich gehört Remember the Lights aus einem Sampler, den ich umfangreich spielte in diesem Jahr. Der heißt New Blood, also Neues Blut 2011 und kommt vom britischen Mad School Label. Die kosmische Brücke, jetzt will ich diesen Begriff hier nun wirklich nicht überstrapazieren, ist ein neues Label. Ich hätte auch zunächst die Künstler sagen können, aber das Label zuerst zu nennen, passte mir einfach besser, strategisch gesehen, in den Kram. Dieses Label gegründet hat ein Mann, den ich hier schon des Öfteren gespielt habe, Om Unit. Ein Typ, der grandios in der Lage ist, wirklich schwerste Downbeat-House-Tracks auch zu produzieren. Und der sich für die erste Veröffentlichung auf seinem Cosmic Bridge Label zusammengetan hat mit der Dubstep-Legende, anders kann man sie nicht nennen, Chromestar. Herausgekommen ist dieser wunderschöne Titel, den ich da eben gespielt habe, Solar Cycle, der gleichzeitig 001 markiert, also die erste Veröffentlichung auf der kosmischen Brücke. Aber wo wir gerade dabei sind und wo ich eben so mehr am Rande mal die Metzgerei, die berühmt-berüchtigte, die wir, glaube ich, fast alle kennen, selbst die, die Fleisch zutiefst verabscheuen, wissen, wo die Metzgereien sind, weil sie genau wissen, da darf ich nicht hingehen, da gehe ich einfach vorbei. Also wo wir gerade bei dem Thema sind, dort wird ja viel übers Wetter geredet, über Urlaubspläne vermutlich auch, gerade in diesen Tagen und Wochen. Und da werden vermutlich die kuriosesten Ziele genannt werden von Seiten der Kundschaft, vielleicht auch von Seiten der Metzgereieninhaber, sofern die sich das leisten können oder leisten wollen. Einige werden sicherlich zur Nordsee fahren, andere zum Nordpol. Dazwischen gibt es Tausende, Abertausende von Möglichkeiten auf diesem Planeten, der bekanntlich ja nicht so klein ist. Egal, wo du, wo ihr hinfahrt, mit einem müsst ihr immer rechnen, dass plötzlich, wenn ihr an nichts Böses denkt, ein Typ um die Ecke kommt, der auf den Namen Howie Gelb hört. Für meine Begriffe ist das der Kosmopolit schlechthin vor dem Herrn, wo der sich überall rumtreibt. Ich entsinne mich noch vor Jahren, ich gehe arglos durch die dänische Stadt Aarhus, die ich hier des Öfteren im Rahmen des Spot-Festivals erwähnt habe. Und genau dieses Festival war Anlass meines Besuches. Wer schleicht da plötzlich um die Ecke? Howie Gelb, der eigentlich aus Tucson, Arizona kommt und so in An- und Abführung als Gründer des Desert Rock, des Desert Sounds bezeichnet werden kann, noch weit vor Caius und Queens of the Stone Age, die später und in anderer Version diese Wüstenmusik kreiert haben. Mit Gruppen wie Giant Sandworm oder später verkürzt Giant Sand war Howie Gelb schon seit Anfang der 80er Jahre, ist er ein Pionier dieser Musik, wenn man sie denn so bezeichnen will. Nun hat es ihn, Howie Gelb, nach Spanien verschlagen, nach Andalusien. Dort hat er einige Musiker getroffen, Howie Gelb and the Band of Gypsies. So heißt entsprechend, vom Artistnamen her gesehen, das neue Album, das vom Titel her auf den Namen Alegrias hört oder Alegrias. Meines Wissens ist das eine besondere Spielform der Flamenco-Musik. Und Howie Gelb hat tief in die Kiste seiner Songs gegriffen und sie in neue, stilistisch neue Gewänder mit den spanischen Musikern gebracht. Alegrias heißt das Album, Blood Orange ist ein Titel, den ich daraus mal spielen möchte. See the sky broil in the color of a blood orange. I hear the cracking singe of the front metal screen door hinge. staring at each other with a half-lit stone cold glare. Then fall into each other like the other is never even ever there. They have vanished like the shadows on the run. When it's hotter than a gun, barrels smoking in the sun. Midnight me is 101. So much never gets said or done. Before it's begun. Like the blind relying only on the feel. See the skies as a royal color of blood orange. Hear the crackling singe of the metal scream door hinge. Midnight means it's 101. So much never gets said or done. And the rain is a rumor over for its being. Life. 4. Das New Yorker Duo Sepulchre, hier schon häufig gespielt, hat im letzten Jahr seine Debüt-EP Love Pressure veröffentlicht. Und genau diese EP geht mitsamt ihren Tracks jetzt in die Hände von insgesamt 5 Remixern. Darunter dieser großartige Jimmy Edgar, den wir hier gerade an den Reglern gehört haben. Zu Beginn der Show erwähnte ich einen Titel namens Fernweh, verbunden meinerseits mit der Vermutung, dass das so die Gemütslage nicht weniger derzeit vermutlich umschreiben wird, wo wir ja immerhin auch jetzt die Woche betreten, an deren Ende die Schulferien stehen werden, hier innerhalb des Sektors. Jetzt kommt ein Titel, der heißt genauso Fernweh. Er kommt von einem britischen Producer. Was soll ich noch groß zu ihm sagen? He did it again. Er hat es erneut getan. Hier kommt mit Fernweh George Fitzgerald. 1 Live 4, ich räume natürlich ein. Dieser Name George Fitzgerald taucht in den letzten Wochen und Monaten wirklich in einer fast schon verdächtig zu nennenden Häufigkeit hier in dieser Sendung auf. Aber was soll ich tun? Im Bereich von House-Musik, die gerade im rhythmischen Bereich stark durch das Dubstep-Genre beeinflusst ist, ist George Fitzgerald gemeinsam mit Joy Orbison aus meiner Sicht A-listed, also derzeit ganz stark vorne. Ich komme hier zu einem Duo aus Osnabrück, das schon seit einer Reihe von Jahren gemeinsam Musik macht, Platten veröffentlicht und mit dem neuen Album den Nagel gewissermaßen auf den Kopf trifft. Wie heißt dieses Album? Gottes Synthesizer. Die beiden, Stefan Otten und Oliver Klemm, nennen sich Sankt Otten. Und hier ist der Opener ihres Albums, nochmal der Titel Gottes Synthesizer. Infos. Mit Ablo Afakama um 23 Uhr. Verlängerung bei der Fußball-WM. Weiterer Rücktritt in britischem Abhörskandal. Und das Wetter morgen eher grau bei um die 20 Grad. Beim Finale der Fußball-WM der Frauen gibt es Verlängerung. Am Ende der regulären Spielzeit stand es zwischen Japan und den USA 1:1. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft gerade. In der ersten Hälfte haben die USA ein Tor geschossen. Das Finale bei der WM in Deutschland findet in Frankfurt am Main statt. Im Stadion sind knapp 50.000 Zuschauer. Der Abhörskandal bei der britischen Boulevardzeitung News of the World zieht weitere Kreise. Londons oberster Polizeichef hat seinen Rücktritt erklärt. Stefan Lochner berichtet. Sir Paul Stevenson, Chef der Londoner Metropolitan Police, gab sein Amt auf, nachdem er massiv in die Kritik geraten war. Stevenson begründete den Schritt mit Spekulationen und Anschuldigungen über enge Verbindungen der Polizei zu britischen Murdoch-Zeitungen. Die Polizei muss sich den Vorwurf anhören, den Abhörskandal bei der News of the World nicht schon viel früher aufgeklärt zu haben, obwohl erste Vorwürfe gegen das Skandalblatt schon vor Jahren aufgetaucht sind. Stevenson wird außerdem vorgeworfen, dass er den ehemaligen News of the World-Journalisten Neil Wallace zeitweise als seinen Medienberater beschäftigt hat. Bundeskanzlerin Merkel ist dafür, eine europäische Ratingagentur einzurichten. Im ARD-Sommerinterview sagte sie, diese Agentur sollte von der Wirtschaft gegründet werden. Bisher bewerten vor allem Ratingagenturen in den USA die Kreditwürdigkeit in Europa. Für Kanzlerin Merkel keine optimale Situation. Also die Ratingagenturen sind ja nicht an sich böse. Ratingagenturen wirken aber in sensiblen Momenten und einen solchen sensiblen Moment haben wir jetzt bezüglich des Euro durchaus verstärken. Und an dieser Stelle ist es schon nachdenkenswert, ob man nun alles und jedes glaubt, was Ratingagenturen sagen. Die US-Ratingagenturen haben die Finanzkrise nach Meinung vieler EU-Politiker verschärft. So wurde die Kreditwürdigkeit von Griechenland, Portugal und Irland auf Ramschniveau abgestuft. Dadurch wird es für die Länder deutlich schwieriger, an frisches Geld zu bekommen. Kassenpatienten müssen auf einen Termin beim Facharzt deutlich länger warten als Privatpatienten. Das hat eine neue Studie der AOK nochmal bestätigt. Wie der Spiegel berichtet, ist es demnach am schwierigsten, zu einem Herzspezialisten durchzudringen. Bei Kardiologen betrage die durchschnittliche Wartezeit für Kassenpatienten 71 Tage, für Privatversicherte dagegen 19 Tage. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Duisburg verloren, auswärts gegen Karlsruhe mit 2:3. Für Duisburgs Mittelfeldspieler Goran Cukalo eine verdiente Niederlage. Karlsruhe war in der ersten Halbzeit bissiger Mannschaft, die haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Die waren immer zweite Ball, waren die da, haben die vor uns gekommen und da haben die uns bestraft. Besser lief es für Paderborn. Die Mannschaft spielte bei Hansa Rostock 2:1. Außerdem heute auf dem Plan Braunschweig gegen 1860 München. Hier stand es am Ende 3:1 für Aufsteiger Braunschweig. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht ist es ziemlich bewölkt. Es kann etwas Regen geben bei 15 bis 12 Grad. In den Bergen bei 11 bis 8. Morgen weiter grau. Die Sonne hat nur wenig Chancen. Einzelne Schauer sind auch dabei. Das Ganze bei 19 Grad in Bochum und 20 in Frechen und Reda-Wiedenbrück. Am Dienstag fast genauso. Stauschau. Alles frei. Eins live. Vier. Okay, bevor ich weitermache, erlaubt vielleicht zwei, drei Worte zu dem, was auf uns zukommen wird. Ich habe einige Tracks einfach mal mitgebracht, bei denen es Unsinn und Blödsinn wäre, jetzt ständig irgendwie auf die Uhr zu gucken. Mit anderen Worten, sie sind etwas länger. Sie handeln vom Echo, vom Rauschen, von Dub und Tech-Dub vor allen Dingen. Und die Reihe dieser Tracks, innerhalb derer uns Artists begegnen, wie zum Beispiel Rod Modell oder auch der deutsche Produzent Sven Schienhammer, der ein wunderschönes Album schon vor einigen Wochen veröffentlicht hat, das ich jetzt erstmal so richtig in Gänze hören konnte. Den Reigen eröffnen soll eine bereits etwas ältere Nummer von dem Dubstep-Produzenten Perverlist, der mit dem Titel Over Here im Brendan Möller Remix auf einem Label gelandet ist, das vor 3 Jahren seine Pforten für immer vermutlich geschlossen hat, Skull Disco. Dieses Label wurde von den beiden Produzenten Shackleton, mittlerweile in Berlin ansässig, und Appleblim betrieben und fokussierte sich wie kein zweites Label auf einen Sound, der von düster wabenden Sub-Basslines gekennzeichnet war, von dürren Perkussionslinien und der sowohl hinsichtlich des Cover-Artworks wie auch der Musik sehr stark kokettierte mit allen Formen von Voodoo, von Urvölker-Gebräuchen und Ritualen. Beide, nämlich Shackleton und Appleblim, hatten sich da schlau gemacht, sehr belesen in dieser Hinsicht. Und eine Hauptperson, wenn man das so nennen kann, die natürlich nicht erzählerisch aufbereitet wurde, aber die auf den Cover-Artworks immer wieder auftauchte, war der Soundboy. Mal als Skelett, mal ging es um Geschehnisse rund um sein Begräbnis, also ein Verstorbener. So viel mal dazu. Perverlist over here im brennenden Möller Remix aus einer nun schon einige Jahre zurückliegenden Label Compilation eben dieses Labels Skull Disco, also Schädeldisco. We'll be right back.

Ganz kurz mal zwischendurch. 1Live 4 zu Beginn dieses Monats, wenn man so will, also vor wenigen Tagen, ist das neue Album eines Mannes erschienen, der schon seit über 20 Jahren nun Platten, Alben, Maxis auf unterschiedlichen Labels veröffentlicht. Sein Name ist Rod Modell. Zunächst in den 80er Jahren begann sein Interesse an Musik, beziehungsweise fokussierte sich zunächst auf sogenannte Industrial Musik. Dann führte ihn der Besuch einer Hochschule für Fotografie nach Detroit und damit auch in die räumliche Nähe der ersten Generation an Techno-Produzenten eben aus Detroit. Kevin Saunderson, Derek May, Huan Atkins, um die wichtigsten Namen einmal zu nennen. Und Rod Modell gründete Anfang der 90er Jahre sein Label Deep Chord, das bis heute existiert. Er nennt sich bisweilen auch als Künstler so Deep Chord. Seine Beats haben immer noch so diesen Maschinengroove, wenn man das so nennen kann, der vielleicht durchaus eine Referenz ist an so alte Industrial-Musik. Darüber errichtet er ein gigantisches Reich an flatternden, vibrierenden Sounds, sonischen Welten, wie wir das hier hören. Was ich besonders interessant finde, unter anderem auch auf seinem neuen Album Hash Bar Loops heißt das, sind die Übergänge von einem Titel zum nächsten, weshalb ich mir erlaube, hier einfach auch mal zwei Tracks in einer Linie zu spielen, die so zeigen, wie das Ganze einen unheimlichen Fluss beansprucht und einnimmt. Rod Modell, neues Album Hash Bar Loops, das freilich erschienen auf dem Label Soma Records. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4 eben, ähnlich wie beim eben gehörten Rod Modell, geht auch die Diskografie des britischen Trios The Black Dog reicht zurück bis in die frühen 90er Jahre. Damals eine ganze Reihe von wirklich sehr relevanten Releases auf dem Warp-Label. Zuletzt geriet das Trio in den Fokus durch eine aufsehenerregende Arbeit rund um Flugplätze. Music for Real Airports, so war das Album betitelt, das mit eher ambienten Sounds daherkam, mit sehr viel Stimmen und sich ganz bewusst auch absetzen wollte zu den Klängen, die Brian Eno einst zum Thema Music for Airports kreiert hatte. Jetzt gibt's zwei neue Tracks von The Black Dog. Einen habe ich gerade gespielt, Black Chamber Order. Ich erzähle das, während Patrick Chardonnay anrückt mit einem Track aus seiner Pleasant Day EP. Will aber nicht verhehlen, dass wir vor The Black Dog den deutschen Produzenten Sven Schienhammer gehört haben. Ein ganz tolles Album, Alto Stratus Translucidus, so heißt das, benannt nach einer Wetterlage, die meines Wissens von starker Bewölkung ausgeht, aus der heraus sich Niederschlag entwickelt. Ein Album, das sich zusammenbraut gewissermaßen, bevor zum Ende hin in den letzten 3-4 Tracks wunderschöne hausige Beats die Tracks auf rhythmischen Vordermann gewissermaßen bringen. Sven Schienhammer, Alto Stratus Translucidus. Hier kommt Patrick Chardonnay. 1Live 4, heute Nachmittag fand ich den Titel irgendwie besser. Sowas kann wirklich mal passieren. Deshalb schleiche ich mich hier mal ganz langsam raus und komme auf ein Phänomen zu sprechen, das es in dieser Form eigentlich schon recht lange gibt, dem nämlich, dass zwei vermeintlich sehr unterschiedliche Genres versuchen, aufeinander zuzugehen. Das kann man durch Remixen machen oder aber ganz früher die Rockbands fingen irgendwann an, sich mit Philharmonieorchestern regelrecht zu umzingeln. Es gibt auch Beispiele Hip-Hop goes Classic und natürlich Jazz goes Dancefloor. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen. Wenn ich alleine an den Katalog des Verve Record Labels denke, der von einer ganzen Reihe von Beatmakern geplündert worden ist in der jüngeren Vergangenheit, um aus ursprünglichen Jazz-Tracks Dancefloor taugliche Tunes zu machen. Jetzt gibt es ein Projekt, das relativ stark beachtet wird, diskutiert wird, nämlich Ricardo Villalobos und Max Loderbauer. Letzterer vielleicht einigen bekannt durch seine lange Mitgliedschaft beim Duo Sun Electric. Diese beiden sind hergegangen und haben sich an den Katalog des traditionsreichen Münchner Jazzlabels ECM Records herangemacht. Nun ist das, was da auf einer Doppel-CD zusammengekommen ist, schon sehr ungewöhnlich. Vielleicht darf ich zwei, drei Sätze einfach mal dazu sagen. Bei Remixen ist es ja üblicherweise so, dass dem Remixer bestimmte Spuren in die Hand gegeben werden, also einzelne Spuren, die er neu bearbeiten kann. Das war hier nicht so. Ricardo Villalobos und Max Loderbauer hatten nur das fertige Produkt, also gewissermaßen das, was wir auch haben, eine CD, wahlweise auch Schallplatte, also die Summe all dessen, was diverse Jazzkünstler auf ECM veröffentlicht haben, wie zum Beispiel Alexander Kneifel, John Abercrombie oder auch Paul Giger, einige andere mehr. Nun sind sie hergegangen, haben sich eine Reihe von Titeln angehört und sind in erster Linie auf Passagen gegangen, in denen einzelne Instrumente ganz frei standen. Also beispielsweise ein freistehender Kontrabass, eine kleine Pianofigur. Diese Dinge wurden dann oft geloopt. Besonders interessant für die beiden waren auch die Raumsounds des Studios. Es kommt ja bei Jazz und auch bei anderen Aufnahmen durchaus mal vor, dass man für Bruchteile von Sekunden gar nichts hört, sondern nur den Raum. Man kann einen Raum gewissermaßen nicht hören, aber man spürt ihn schon. Denn der Raum eines Tonstudios klingt nun mal, auch wenn überhaupt kein Geräusch ertönt, anders als der Flur eines Zehnfamilienhauses oder das Kühlfach einer Metzgerei. Ich könnte andere Orte aufzählen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Das war für die beiden interessant. Herausgekommen ist auf einer Länge von 2 CD sind insgesamt 17 Titel, von denen die Mehrzahl, 14, 15, im Grunde ambiente Spielereien sind, lose Collagen, wenn man so will. Der Anspruch formuliert zu diesem Album, dass man funktionale Musik, sprich eine Musik mit Beats, erweitern wolle mit dem Klangkosmos dieser Jazzplatten, um auf der Tanzfläche gewissermaßen die Köpfe der Tanzenden zu öffnen. Diesen Anspruch sehe ich bei einer Mehrzahl der Titel nicht erfüllt. Und deshalb komme ich persönlich zu dem Schluss, dass mir dieses Album phasenweise so ein bisschen vorkommt wie Charlatanerie. Das ist aber nicht das erste Beispiel, wenn es darum geht, dass zwei vermeintlich unterschiedliche Genres zusammengeführt werden. Gleichwohl habe ich schon einige Tracks gefunden, die ich absolut wert finde, hier gespielt zu werden. Zum Beispiel dieser hier, Re Blas Henstwa, so ist er betitelt. Ricardo Villalobos und Max Loderbauer, Re-ECM, so heißt das Album. We'll be right back. Live. Infos. Mit Ablo Afakama um Mitternacht. Japan gewinnt die Fußball-WM 2011. Merkel verteidigt Steuersenkungspläne und das Wetter bringt einen wechselhaften Montag. Japan hat die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gewonnen, zum ersten Mal. Die Mannschaft setzte sich nach der Verlängerung im Elfmeterschießen mit 3:1 gegen die USA durch. Aus Frankfurt, Edgar Endres. Ein verrücktes Elfmeterschießen entscheidet die Partie und der Weltmeister kommt tatsächlich aus Japan. Das Spiel schien zweimal entschieden für die Amerikanerinnen. Sie führten zweimal und als dann Sawa in der 117. Minute ausglich, gab es doch noch das Elfmeterschießen. 1:0 durch Alex Morgan in der 63. Minute. 1:1 durch Miyama in der 81. Und Abby Wambach in der 104. zum 2:1. Aber Sawas fünftes WM-Tor in der 117. Minute brachte eben das Elfmeterschießen und den Sensationsweltmeister aus Japan. Der Polizeichef von London tritt wegen des Abhörskandals beim Medienkonzern News Corp zurück. Er begründete das mit Anschuldigungen, die Polizei habe enge Verbindungen zu Journalisten gehabt, die Telefone von Politikern oder Prominenten angezapft haben. Vorher hatte die Polizei in London die ehemalige Chefin der Skandalzeitung News of the World festgenommen. In Großbritannien werden inzwischen Rufe lauter, den Medienkonzern von Rupert Murdoch wegen der Abhörvorwürfe zu zerschlagen. In Somalia haben die Islamisten der Shabab-Miliz erstmals seit Jahren wieder Hilfslieferungen erlaubt. Hintergrund ist die schwere Dürre in dem Land. Die UNO brachte Lebensmittel und Medikamente in die Gebiete, die die Islamisten kontrollieren. Dabei hat es laut UNO keine Zwischenfälle gegeben. Die Shabab-Miliz hatte bisher Helfern aus dem Ausland mit dem Tod gedroht. Die Dürre ist die größte in Ostafrika seit Jahrzehnten. Millionen Menschen hungern. Bundeskanzlerin Merkel hat die geplanten Steuersenkungen gegen Kritik verteidigt. Merkel bestritt im ARD-Sommerinterview, dass es sich um Wahlkampfhilfe für die FDP handle. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in der Krise sehr stark auch auf Lohnzuwachs verzichtet. Im Übrigen über viele Jahre, seitdem wir den Euro haben. Das programmatische Anliegen Steuergerechtigkeit und möglichst niedrige Steuern auch für mittlere und kleine Einkommen vor allem zu erreichen. Die Koalition aus Union und FDP will die Steuersenkungen im Herbst auf den Weg bringen. Dann wird veröffentlicht, wie sich die Staatseinnahmen wahrscheinlich entwickeln. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Paderborn auswärts gegen Hansa Rostock gewonnen mit 2:1. Duisburg unterlag beim Karlsruher SC mit 2:3. Außerdem spielte Braunschweig gegen 1860 München 3:1. 1 live. Sektorwetter. Heute Nacht kann es noch einzelne Schauer geben bei 15 bis 8 Grad. Morgen dann viele Wolken, wenig Sonnenschein und wieder etwas Regen. Dazu 17 Grad in Olpe und höchstens 19 in Herten und Düsseldorf. Am Dienstag weiter wechselhaft und für den Sommer zu kühl. Stauschau. Nix los. Eins live. 4. Der eben gehörte Titel aus dem Album Loderbauer und Villa-Lobos vs. ECM gefiel mir dann beim Hören ausgezeichnet, muss ich gestehen. Aber ich habe ihn ja auch nicht einsetzen wollen, weil er mir im Vorfeld überhaupt nicht gefallen hätte. Möchte aber abschließend noch hinzufügen, dass von den 17 Titeln leider nur zwei so etwas wie ein, wenn auch oft nur loses, rhythmisches Korsett besitzen. Einen dieser beiden Titel habe ich dann eben gespielt. Und komme jetzt so nahtlos, wie es eben geht, zu einer anderen Remix-Geschichte, die ich hier zuletzt schon relativ ausführlich mal in den Vordergrund gestellt habe. Heute möchte ich sie mit einem Titel streifen. Es geht um die Popol Vuh Revisited and Remixed 1970 to 1999 Compilation mit Originalen von Popol Vuh und Remixen. Dieser hier stammt von Peter Kruder, den einige von euch sicherlich kennen, nicht zuletzt durch Kruder und Dorfmeister. Aguirre im Peter Kruder Remix. Thank you. Eins Live 4. Was ich an diesen Rausch-, Echo- und Dub-behafteten Tracks, wie wir sie hier gerade von dem Kanadier Scott Monteith hören, besser bekannt als Deadbeat, was ich an diesen Tracks so schätze, ist, dass sie in meinem Kopf gelegentlich eine Art von, wie könnte man sagen, sie simulieren das Dröhnen eines Schiffes, Dröhnen, das aus dem Maschinenraum kommt, das entfernt hörbare Rangieren von Waggons oder startende, wahlweise auch landende Maschinen auf dem Flughafen, Bewegung halt, Fernweh, so wie es ein Titel, den ich heute gespielt habe, auch schon auf seine Art versucht hat auszudrücken. Das hier ist Deadbeat, ich hab's gesagt, Drawn and Quartered, das Album erschien Ende Juni, ist für mich, obwohl es nur in An- und Abführung 5 Tracks umfasst, die aber überlang, ein absolutes Highlight. Deadbeat. Der nächste Titel kommt aus Spanien von Paco Osuna, den ich ja auch schon des Öfteren gespielt habe und von dem es eine neue EP gibt, die heißt schlicht und ergreifend Four, wie die Vier. Musik von Paco Osuna, Vorfahrt heute weitgehend für elektronische Beats, aber eben auch Leute wie Brian Olive, die kann und darf ich hier gar nicht überschlagen. Dieser Mann ist Amerikaner, ein Multi-Instrumentalist, der sein Können auch schon bei Bands wie den Greenhorns oder den Soledad Brothers unter Beweis gestellt hat, jetzt mit einem Soloalbum um die Ecke kommt, das ihn ebenfalls als Multi-Instrumentalist Piano, Gitarren, Saxophone sieht. Nicht zuletzt ist er natürlich auch Sänger und hat dieses Album produziert mit Dan Auerbach von den Black Keys. Herausgekommen sind Tracks, die tief verwurzelt sind in, sagen wir mal, West Coast Psychedelic Rock, aber die auch so ein bisschen Swampy Soul Outfit bekommen, in Richtung des alten Dr. John, bei dem er übrigens auf dem kommenden Album, wie ich gehört habe, Saxophon spielen soll. Dieser Brian Olive hier mit einem Titel aus seinem Album Two of Everything, das soeben hier erschienen ist. Girl by my side, by a silent stream. Come. Wir sind hier bei 1Live4 und haben gerade zwei Tracks gehört, bei denen man vielleicht mit dem üblichen Wenn und Aber durchaus behaupten kann oder belegen kann, wie cool neue Hippie-Musik klingen kann. Gerade verklungen ist ein Track der amerikanischen Donkees aus ihrem Album Born with Stripes. Ich will aber gar nicht so viel reden, hier kommt Sunshin, dieser wirklich wunderbare, für mich neue Produzent aus der Schweiz, mit Musik aus seiner The Humdrum Conundrum EP. Aus der Schweiz, Sunshin, The Humdrum Conundrum, seine EP mit 6 Tracks, darunter dieser überlange U2U betitelt. Und einmal mehr ein Titel, dessen Beats mich an die dicht geknüpften Arbeiten eines versierten Jazz-Perkussionisten denken lassen, so mit leicht brasilianischem Einschlag. Ayrton Moreira wäre ein solcher Kandidat, dessen Musik ich jetzt liebend gerne zur Hand hätte, aber irgendwie nicht habe. Das ist aber kein Dilemma. Wir machen weiter mit Machine Drum. Promo. eben angekündigte Künstler Machine Rum heißt bürgerlich Travis Stewart, ist eine Hälfte des New Yorker Duos Sepulchre, das innerhalb der heutigen Show schon eine Rolle spielte. Und Travis Stewart veröffentlicht als Machine Rum sein Soloalbum, das heißt Rooms, und kommt insbesondere hier Come One in diesem Titel mit extrem verspielten, dynamischen, leib- und livehaftig klingenden Drums, Jazz-Drums könnte man fast sagen, innerhalb eines Titels, den er hier langsam ausklingen lässt, ausfaden, sodass ich einfach die Gelegenheit mal beim Schopf ergreife und hier versuche halbwegs nahtlos überzuleiten zu einem jungen Kerl aus Detroit, Sam Tech und seiner Pizza-EP. 1Live hier, kurz vor Schluss sehe ich gerade und schleiche mich hier mit zum Teil schreienden Hammond-Sounds raus, die zum Teil recht alt sind. Lost Angels ist ein Track der alten britischen Rockband Colosseum, aus dem ich gerade zumindest das Intro gespielt habe. Hier im Hintergrund, das ist Cosmic TRG. Mein Name ist Klaus Vier. Lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Liebe und Gute für die anstehende Woche. Ich freue mich, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hören. Und ansonsten gibt es ja auch noch das Open Source Festival, auf das ich hier kurz vor Schluss auch noch hinweisen möchte, am kommenden Samstag auf der Düsseldorfer Galopprennbahn, auf das ich persönlich mich sehr freue. Alles Liebe, alles Gute, ciao, bis dahin.